Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Morgen wird gewählt. Damit ist die Zeit des Wahlkampfs vorbei. Dann geht's um die Machtverteilung. Von den Verführungen durch die Macht weiß das Kino in vielen Genres viel zu erzählen. Immer wieder tauchen da Figuren auf, die nach dem Wahlkampf den Thron einnehmen, von alten Wahlkampfversprechen nichts mehr wissen wollen und sich als Wolf im Schafspelz entpuppen. Hartwig Tegler mit den Top 5 der Filme, die von der Verführung durch die Macht erzählen. Würden Sie jetzt den Film starten? Wie fühlt es sich an, ein Land zu regieren? Wie fühlt es sich an, wenn man so abgeschirmt ist? Wie ist es, so gehasst zu werden? Sag nur, es ist eine Komödie der Irrung, was Absurdes, ohne genauer zu werden. Platz 5. The Ides of March, Tage des Verrats von George Clooney, 2011. Mike Morris im Präsidentschaftswahlkampf. Das Oval Office noch weit weg. Noch. Und noch ist er ein moralischer Kandidat. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ein Mann, der die UN heute noch abschaffen würde, wenn er könnte, wird bei mir doch nicht Außenminister. Aber, wirft der Wahlkampfmanager ein, seine Unterstützung und wir haben das Rennen gewonnen. Ich werde es nicht tun. Wird er es wirklich nicht tun? George Clooneys Bild über die Macht, die Politik und das Potenzial von Verführung, das mit ihnen Hand in Hand geht, ist dunkel. Wie realistisch. Also wird wahrscheinlich der nächste Präsident Morris hier und da ein wenig und dann ein wenig mehr von den selbstgesteckten Idealen abweichen, alles für den guten Zweck, denn er ist ja der Bessere. Und das ist natürlich nur der Anfang des Abweichens. Lange keiner mehr da, der wie der römische Priester dem siegreichen Feldherrn auf dem Triumphzug den Lorbeerkranz über dem Kopf hielt, dabei aber immer wieder sagte: Bedenke, dass du sterblich bist. Platz 4. Der Ghostwriter von Roman Polanski, 2010. Der ehemalige britische Premierminister hat sich in seinem US-Exil in Sicherheit gebracht. Ihm droht eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Noch hat dieser Adam Lang, abgeschottet in dieser Bunkervilla auf der Luxusinsel, noch hat er die Aura der alten Macht. Wissen Sie, das Schlimmste an meinem Leben ist, man verpasst zu viel. Alles wird für einen gemacht. Man fährt nicht selbst, trägt kein Geld bei sich. Brauche ich doch Geld, müssen mir meine Bodyguards was leihen. Macht zu haben, sich an ihr zu delektieren, erzählt Roman Polanski in diesem Polit- und Verschwörungsthriller, bedeutet vor allem immer, auch immer ein anderer sein zu können beim Geschäft, den Thron zu sichern. Solange es irgendwie geht. Es muss selbstbewusst klingen. Nicht defensiv, aber auch nicht arrogant. Sie sind also nicht defensiv, aber auch nicht arrogant. Nicht wütend, aber auch nicht froh. Was sind Sie dann eigentlich? Platz 3. Da wäre noch etwas anderes, um das Sie sich kümmern sollten. Absolute Power von Clint Eastwood, 1997. Er hat doch eine Tochter. Wollen Sie das wirklich, Sir? Vielleicht weiß sie, was er weiß. Erledigen Sie das bitte. Zeigt, dass ihr euer Land liebt. Dieser Amtsträger, US-Präsident, ist ein veritabler Hurenbock und Sadist, der mit der Ehefrau seines reichen Gönners und Mentors eine Affäre hat. Der Secret Service erschießt die Frau und der Präsident will nun den einzigen Zeugen dieser Tat aus dem Weg räumen lassen. Das inszeniert der konservative Haudegen Clint Eastwood während der Amtszeit des Demokraten Bill Clinton, der es ja mit der Praktikantin trieb. Kolportage, ja. Klar, aber auch ein gnadenloser Blick auf einen Machtmenschen, der besoffen ist vom eigenen Größenwahn. Ein fiktiver Amtsträger. Ein anderer allerdings, Nixon haben sie immer gehasst, der den Verführungen der Macht erlag, war tatsächlich der 37. Präsident der USA bis 1974, als er am Ende der Watergate-Affäre aus dem Amt gejagt wurde. Platz 2. Nixon von Oliver Stone. 1995. Worthülsen vom Thron, dem Oval Office ausgesprochen, gehen so. Es geht um die Sicherheit des Landes. Inwiefern die Sicherheit des Landes? Weil der Präsident sagt, dass es so ist. Ob es reicht, Richard Nixon psychologisch mit der übermächtigen Mutter zu erklären, das muss man Oliver Stone ernsthaft fragen. Aber das Bild des trinkenden Nixon, der in einem halbdunklen Zimmer die Tonbänder mit den aufgezeichneten Gesprächen aus dem Weißen Haus abhört, es hat eine große Wucht. Einsamkeit der Macht, abgehoben sein von der Realität, fernab da oben. Dafür findet auch die Geschichte über Giulio Andreotti Platz 1. Ein verstörend faszinierendes Bild. Il Divo von Paolo Sorrentino, 2008. Wenn Andreotti, der Kleine, der Bucklige, von Kopfschmerzen geplagt, nachts in Rom zur Kirche geht, beschützt von diesem Heer von Bodyguards, abgeschirmt wie in einer Monade, nicht von dieser Welt, aber diese Welt lenkend, wenn er nachts in die Kirche geht und der Pfarrer ihn dann fragt. Wie oft schon, Giulio? Zum 7. Mal. 7-mal Ministerpräsident, 25-mal Minister. Macht ist Andreotti alles. Rücksicht bei der Beseitigung von Feinden oder Freunden kennt er nicht. Hier, in El Divo, sind wir nahe bei Shakespeare, den Königsdramen. Lass dich verführen auf deinem Thron. Und das Memento moriendum esse, bedenke, dass du sterblich bist, das, was die alten Römer den Herrschern sagten, vergiss es, zumindest die nächsten 4 Jahre. Hartwig Tegler mit seiner Top-5-Kolumne, die von den Verführungen der Macht erzählt. Sie finden die Liste dieser Filme bei uns online und können diesen Beitrag und auch die ganze Sendung herunterladen, auch auf unserer App DLF Audiothek. Die finden Sie in den App-Stores von Apple und Google.